Deutschlandfunk Kultur Lesart. Wie zeigt man heutzutage eine Heldin? Das fragen wir jetzt in unserer Rubrik Liest ein Bild. Heute mit der Autorin Antje Ravik-Strubel, die ist gerade an der Ostsee auf der Halbinsel Dars. Also Frau Strubel, guten Tag an die Ostsee. Ja, guten Tag, hallo. Die Heldin, um die es uns geht, die war am Wochenende dauerpräsent rund um die Fridays for Future-Demonstrationen. Natürlich die schwedische Aktivistin Greta Thunberg. Die ist häufig auf einem Foto zu sehen in so einem gelben Friesenerz, also so einer gelben Regenjacke. Ernst schaut sie in die Kamera. Was lesen Sie in diesem Bild? Naja, zunächst, also wir sehen ein Mädchen, das ein bisschen blass aussieht, mit so mittelgescheiteltem langen Haar, das sie in strenge Zöpfe zu beiden Seiten geflochten hat, die ihr bis hinunter zum Bauch reichen. Sie schaut so mit leicht gerunzelter Stirn in die Kamera und da ist so eine ernste Entschlossenheit in diesem Blick. Und sie trägt diese gelb leuchtende Regenjacke. Also das ist erstmal eine Heldenfigur, die zu jenen Helden gehört, die nicht so aussehen, als wären sie Helden eigentlich. Es geht hier nicht um körperliche Stärke, sondern eher um, ja, um Klugheit, um eine Überzeugungskraft. Interessant finde ich diese gelbe Jacke, wenn man diese gelbe Jacke und diese Zöpfe näher betrachtet. Die gelbe Jacke könnte man ja so als Rüstung oder Zaubermantel fast sehen. Und die Farbe Gelb, steht im Grunde für Licht oder Leuchten. Auch das umgibt Helden gerne. Also wir denken an das Leuchtschwert von Luke Skywalker zum Beispiel, das positiv besetzt ist, oder natürlich der Heilige Gral. Also das ist dann sozusagen, das Licht symbolisiert die Wahrheit. Und sie hat hier diese gelbe Jacke an, die auch noch eine Regenjacke ist. Das passt ja perfekt zu ihrer Mission, die sie also beschützt vor den Regenfluten oder auch vor Fluten im übertragenen Sinne. Und die Zöpfe so als klassisches, oder in der europäischen Kultur zumindest klassisches weibliches Merkmal, steht für Gehorsam und Unterwürfigkeit. Bei ihr ja eher noch als Zitat vielleicht zu verstehen, einer Tradition des autonomen Kindes, das sich auflehnt. Also das würde ich auch in ihrem Gesicht lesen, zusammen mit diesen Zöpfen. Also eigentlich so eine Umdeutung dieser Zöpfe findet hier statt. Und was würden Sie sagen, ein solches Bild, wie Sie uns das jetzt sehr plastisch vor Augen geführt haben, vielen Dank dafür, was tragen solche Bilder bei zu dieser starken Wirkung, die ja Greta Thunberg hat? Als sie am Freitag aufgetreten ist bei den Berliner Demonstrationen, wurde sie angekreischt wie ein Popstar. Was tragen solche Bilder dazu bei? Naja, das sind schon fast so ikonografische Merkmale. Also man muss dieses Bild nur sehen und weiß, meint die ganze Geschichte zu kennen. Was ich interessant finde, ist, dass sie eigentlich die klassische Heldenreise, also die Geschichte der klassischen Helden, umdeutet. Also wenn man sich überlegt, dass der männliche Held gewöhnlich alleine loszieht, um die Welt zu retten, also eher gegen die ganze Welt, der weibliche oder die Heldin eher, um zu sich selbst zu finden, wird das hier in so eine Art kollektive Heldenreise verwandelt. Also im Grunde können sich nur alle gemeinsam retten, indem sie die Welt retten. Und das ist im Grunde, also diese protestierenden Schüler, die sich mit ihr identifizieren, sind eigentlich auch selber in so einem Kollektiv oder durchleben im Kollektiv die gleiche Heldenreise wie Greta. Also das hat so eine, es ist eben nicht sozusagen das alleinige Aufbegehren, sondern findet in der Gruppe statt. Und das hat, glaube ich, eine große Kraft. Wenn Sie so jetzt über diese besondere Heldenreise sprechen, gibt es eine literarische Form, in der man von dieser besonderen Art einer Heldin erzählen könnte, erzählen sollte? Man sollte unbedingt davon erzählen, aber literarisch gesehen, also würde ich jetzt diese kollektive Auslegung sehe ich noch nicht so richtig, aber literarisch geht, also wird kann man Greta natürlich sehr einfach auf Pippi Langstrumpf natürlich zurückführen, die ja auch dieses Zopfbild im Grunde als erste aufgebrochen hat. Seit einem knappen halben Jahrhundert, würde ich sagen, gibt es überhaupt das Mädchen als heldische Figur, also Ronja Räubertochter gibt es natürlich auch noch von der gleichen Autorin. Da findet, glaube ich, schon so eine Art, also auch jetzt gerade, wenn man sich, oder wenn man in die USA schaut, da wird ja auch war es auch ein junges Mädchen, das gegen die Waffenlobby loszog oder zusammen mit anderen loszog. Also da findet so eine Art Paradigmenwechsel auch in der Vorstellung statt. Also vielleicht brauchen wir gerade das unbelastete, bisher noch unbeschriebene Mädchen, um diese Welt woanders hinzuführen. Wie zeigt man eine Heldin unserer Zeit? Darüber haben wir gesprochen mit Antje Rawig-Strubel anhand von Bildern oder eines Fotos von Greta Thunberg. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch, Frau Strubel. Ja, gern.